Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Wir haben heute den 3.3.2024. Es ist ein Sonntag und jetzt hört ihr schon wieder von mir. Nun, das hat diesmal keinen so ganz politischen und aktuellen Anlass. Es ist auch nichts passiert, zumindest weiß ich es noch nicht. Ich habe den Tag erst gerade angefangen. Und ich mache das nicht so, dass ich mich sofort auf die Nachrichten stürze, sondern ich fange erstmal den Tag in Ruhe an. Aber ich habe gestern Abend zum Ausklang des alten Tages einen Podcast mir angehört, das mir jemand aus Mitteldeutschland zugeschickt hatte. Und darin unterhalten sich ein Herr Jürgen Baumann und ein Herr Dirk Dietrich darüber, dass eigentlich das Ziel unseres Wesens nicht sein kann, dass wir all diese vielen Dinge und Nachrichten und Details anhören und dann in Angst kommen oder möglicherweise auch in so eine Art Lethargie hineinfahren, weil uns das sehr viel Energie raubt. Nun ist es nicht meine Art, fremde Podcasts nachzubesprechen oder zu kritisieren oder irgendwie da was nachbessern zu wollen. Und ich bitte auch darum, dass man das jetzt nicht so auffasst. Aber dieser Podcast hat in mir Gedanken ausgelöst und die möchte ich euch mitteilen. Die beiden Herren, die sich da unterhalten, die kommen auch aus Mitteldeutschland. Und ich beobachte dieses Mitteldeutschland schon seit einiger Zeit mit großem Gefallen, weil da kommen sehr kluge Ideen her. Wer schon mal Post von Müller gekriegt hat oder den Feiko öfters mal schon angehört hat, ja, das sind interessante Thesen. Da gehen Leute hin und denken einfach mal ins Blaue rein, aber die kommen zu ganz tollen Entschlüssen und Schlussfolgerungen. Und das ist etwas, was ich bewundere. Und auch diese Leute kommen in die Zuversicht. Und genau darüber, ja, das könnte man jetzt so als so eine Art Wort zum Sonntag missinterpretieren, ist es aber gar nicht, sondern ich will einfach mal so ein bisschen in diese Richtung reingehen, wie in diesem Podcast auch gegangen wurde, und das vielleicht das eine oder andere zusammenfassend da sagen. Also die haben gesehen, dass wenn sie sich in den einzelnen Detailnachrichten, und da ist ja Telegram und auch andere soziale Plattformen sind voll davon, wenn sie sich in diesen Details verlieren, dann gewinnen sie nichts als nur, dass, ja, sie in irgendeiner Form enttäuscht werden. Denn die Täuschung liegt ja darin, dass wenn ich diese neuen Nachrichten alle sehe, höre und so weiter, dass ich dann mehr über die Zukunft wüsste und dann mehr Sicherheit hätte, was die Zukunft angeht. Und die beiden Herren haben festgestellt, nö, das ist ja gar nicht so, sondern im Gegenteil, das raubt mir Energie. Ich verliere mich im Klein-Klein und gewinne eigentlich nichts als nur, dass mir quasi die Batterie leer läuft. Und sie entwickeln Ideen, wie man dem begegnen kann. Ja, und das sind also ein paar ganz wesentliche Wahrheiten drin, die ich hier zusammenfassen möchte. Es wird auch hoffentlich nicht so lange dauern. Zunächst mal, was macht denn eigentlich Angst? Oder wie ist die Angst beheimatet? Oder wie funktioniert die? Nun, wenn ich morgens aufwache und Angst vor dem kommenden Tage habe, dann weiß ich in der Regel nicht, was mich bis Abend erwartet. Die Unsicherheit, die hinter dieser Angst steckt, liegt ja genau darin, dass der Tag mir insofern feindselig begegnet oder von mir feindselig empfunden wird, weil ich nicht weiß, was kommt. Und wenn viele vorangegangene Tage Schrecknisse beinhaltet haben, unangenehme Überraschungen beinhaltet haben oder mich einfach nur meiner Lebensenergie beraubt haben, dann weiß ich nicht, was bis zum Abend mich trifft oder treffen wird und habe Angst. Nun, jemand, der bei dem morgendlichen Erwachen und Aufstehen das Gegenteil erlebt, der weiß, dass er bis zum Abend bestimmte Dinge gemacht haben wird und dann wieder mit seinen Lieben zu Hause sein wird und den Rest des Abends genießen wird und sich dann voller Zuversicht ins Bett legt, um dem nächsten Tag zu begegnen. Also so jemand empfindet die Tage nicht als feindselig, er empfindet die Tage auch nicht als angstvoll, sondern er hat etwas, das nennt man Zuversicht. Und das ist auch das Kernwort, was in diesem Podcast da angesprochen wird. Ganz am Ende, in den letzten 4 Minuten nochmal ganz deutlich, aber auch schon unterwegs. Und diese Zuversicht, die bekomme ich nicht dadurch, dass ich mich ins Klein-Klein begebe, in die vielen kleinen Fakten und mir dann die große Mühe machen muss, all diese kleinen Puzzlesteinchen zusammenzurücken und zu sehen, was ich daraus schlussfolgern kann. Zumal meine Intelligenz ja begrenzt ist und ich möglicherweise zu den falschen Schlussfolgerungen kommen kann. Und dann ist die nächste Enttäuschung programmiert. Und dann macht mir das noch mehr Angst und noch mehr Not. Ja, das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, das sagen diese beiden Herren auch, sondern Zuversicht. Und ein anderes Wort für Zuversicht ist Vertrauen. Aber bei dem Wort Vertrauen, da ist ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, die Zielrichtung der Zuversicht mit drin zum Ausdruck gebracht. Weil wenn ich Vertrauen habe, dann ist die Frage, auf was oder wen? Bei der Zuversicht ist das so ein bisschen planlos. Und oft ist das ja auch in unserer Welt, in vor allem spirituellen Dimensionen und Diskussionen über diese Dimensionen, zu sehen, dass man da sagt, ja, die göttliche Energie und das göttliche Prinzip und unsere göttliche Schöpferkraft und dergleichen. Aber auch da ist das Ziel nicht wirklich mitgenannt. Ein göttliches Prinzip, eine göttliche Energie und eine göttliche Schöpferkraft ist entpersonifiziert. Aber wenn ich wirklich ins Vertrauen hineingehen möchte, dann muss ich ja vertrauen auf etwas oder jemanden. Und wenn ich mir eine göttliche Energie oder ein göttliches Prinzip vorstelle, dann muss ich ja in der Lage sein, das zu personifizieren. Wer ist denn dieser Gott? Naja, und da liegt einfach die, wie soll man sagen, Lebenserfahrung oder Lebensweisheit dahinter, dass wir Menschen ein Wesen sind, das als soziales Wesen geschaffen wurde. Also wir sind nicht fürs Eremitentum, nicht fürs Alleinsein geschaffen. Das erleben viele Menschen auf der Suche zum Beispiel nach einem Lebenspartner. Einsamkeit ist einfach nicht gut. Und als Gott die Erde geschaffen hat und das Weltall geschaffen hat und auf der Erde die ganzen Tiere geschaffen hat und die Pflanzen geschaffen hat und dann den Menschen geschaffen hat, dann hat er diesem Menschen, diesem Adam, diese ganze Schöpfung vorgeführt. Und dann war der Adam unzufrieden. Und er hat gesagt, für alle Tiere gibt es eine Partnerin und für mich aber nicht. Ja, also der hat gemerkt, da fehlt was. Und ich denke, Gott hat das auch ganz bewusst so gemacht, dass er das zunächst mal mit der Eva noch weggelassen hat, damit der Adam merkt, dass er als menschliches Wesen ein Gegenüber braucht. Naja, und dann wissen wir ja, was Gott gemacht hat. Er hat die Eva erschaffen. Aber wir Menschen sind nicht nur insofern soziale Wesen, dass wir menschliche Gesellschaft brauchen, sondern wir sind von diesem Gott auch ebenbildlich zu ihm erschaffen und brauchen auch einen Kontakt zu dieser göttlichen Seite. Das ist das menschliche Wesen. Ja, das kommt in diesem Podcast auch zum Ausdruck. Wir Menschen müssen zurück zu dem menschlichen Wesen. Ja, zurück zu den Wurzeln. Back to the roots. Ich sage manchmal spaßhaft, zurück zu den Radieschen. Ich habe neulich mal gesagt, das Wort Radieschen kommt von dem lateinischen Wort radix, Wurzel. Also wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Radieschen. Und insofern ist diese Lösung unseres Problems der Angst und die Rückgewinnung der Zuversicht, insofern wir vertrauen auf einen Gott, auch die Wurzel unseres Problems, ja, und das nennt man radikal. Das ist eine radikale Lösung. Wenn ich zurück zu Gott kehre, dann ist das radikal. Das ist eine radikale Umkehr. Denn die Wesenheiten der Satane, und gefallenen Engel und dieser Eliten, die dort oder durch solche Wesen fremdgesteuert sind, die versuchen uns ja immer wegzukriegen von Gott, weil dann kommen wir in die Angst. Und dann sind wir panisch und kopflos und verlieren uns in den Details und können nicht vor Bäumen den Wald sehen. Und dann sind wir uns natürlich auch unserer Gottes Ebenbildlichkeit nicht mehr bewusst und unserer Schaffenskraft nicht mehr bewusst. Und dann sind wir für solche Wesen auch keine Gefahr mehr. Und deswegen haben diese Wesenheiten, diese satanischen Wesenheiten, auch den Klerus erfunden, die Priesterschaften und die Wissenschaftler als moderne Priester erfunden, um uns wegzuhalten von Gott. Und das, was mich an dem Podcaster aus Mitteldeutschland so fantastisch angesprochen hat, war, dass da Menschen, die aus einer Welt stammen, in der ja auch der Atheismus und die Abwendung von Gott als staatliches Programm gepredigt wurde, ganz genau wie in Russland ja auch, dort haben die Bolschewiken und die Kommunisten genauso den Atheismus hochgehalten, behauptet, dass Religion eine Droge und was nicht böse sei und dass man das wegmachen müsse und bla. Ja gut, aber was ist passiert? Zwei Generationen später haben diese Leute gesagt, nee, wir müssen zurück zu unseren Wurzeln, zurück zu den Radieschen. Wir haben uns unseren Gott wegnehmen lassen, wir haben uns unsere Beziehung zu diesem Gott wegnehmen lassen und wir müssen wieder zurück. Und was ist passiert? Ab da, wo dies geschehen ist und die Zurückwendung, diese radikale Umkehr zurück zu den Wurzeln passiert ist, ging es mit dem Land wieder bergauf. Und das, was wir heute da sehen, man kann sagen, das ist unter Putin passiert, ja gut, der hat sicherlich mit einen Teil an dieser Wende, an dieser radikalen Umkehr, insofern er den nämlich begünstigt hat und nicht dagegen gehalten hat. Aber das machen die Leute. Diese Umkehr macht ja jeder Einzelne für sich selbst. Und nur in der Menge wird das dann eine völkische Umkehr zurück zu den Wurzeln. Und das muss auch bei uns jeder Einzelne machen. Und das, was mich da an diesem Podcast so sehr gefreut hat, ist, dass auch die Mitteldeutschen, die ja nun ähnlicherweise von kommunistischer Seite in Richtung Agnostik oder Atheismus geprägt waren, das auch merken und sagen, ja, Moment mal, wir haben uns ja da im Grunde genommen unser Wesen stehlen lassen und unsere Wurzeln. Und jetzt müssen wir wieder zurückgucken. Wohin geht's denn? Ja, von der Angst in die Zuversicht, ja, von der Angst ins Vertrauen, in das Vertrauen, aber auf wen? Und da ist eigentlich diese Frage schon geklärt. Wenn wir sagen, wir müssen zurück zu unserem menschlichen Wesen, dann müssen wir auch zurück zu unserem göttlichen Wesen. Denn wir sind ja ebenbildlich zu Gott geschaffen. Das heißt, das menschliche Wesen und das göttliche Wesen, die klaffen gar nicht so weit auseinander. Die sind nur durch den Sündenfall so weit auseinandergegangen. Warum? Weil da eine Trennung vorgenommen wurde. Der Mensch hat sich von Gott getrennt und ist falsche Wege gegangen. Und damit ist auch er weg von seinem eigentlichen Ziel, von seiner Zielbestimmung. Er hat sein eigenes Wesen verleugnet. Und nochmal zurück zum Begriff. Was ist denn Sünde? Was ist denn Sund? Ja, wenn man an der Ostsee wohnt, dann weiß man, was ein Sund ist. Das ist eine Trennung. Das sind zwei Landmassen voneinander getrennt durch diesen Sund. Und früher war das unüberbrückbar und man musste mit einer Fähre rüber und über. Und mehr sagt das Wort nicht. Der Sünder ist einfach nur getrennt von Gott und damit getrennt vom Leben und damit getrennt von dem, was ihn eigentlich trägt und ihm Kraft gibt und ihm auch Schöpferkraft zubilligt. Und dann gerät das Leben natürlich in dieses Klein-Klein und dann gerät das Leben in Unordnung und dann weiß ich über meine Zukunft nichts mehr und dann fühle ich mich unwohl und dann greift die Angst nach mir. Und diese radikale Umkehr ist eigentlich nichts anderes, als dass man mit diesem Klein-Klein aufhört. Und deswegen hört ihr mich auch nicht erklären, dass heute dies und morgen das und am dritten Tag jenes passiert ist. Sondern ich sage euch einfach, da sind bestimmte Marker passiert, okay, und jetzt gucken wir mal genauer da rein. Und was schlussfolgern wir dann daraus? Weil die Schlussfolgerungen sind das Wichtige. Ja, und das ist nicht das Klein-Klein der einzelnen Fakten, soweit das überhaupt Fakten sind und nicht einfach nur falsche Darstellungen und Fake News. Naja, und das hat mich sehr gefreut, dass da auch bei diesen durch den Virus des Atheismus und der Agnostik infizierten Menschen die Einsicht reift und die konnten diese Tiefstapler nicht wegmachen. Ja, das geht nicht so richtig. Ja? Nämlich die Einsicht, dass wir eine Zielsetzung haben und dass es einen Gott gibt und dass unser Wesen im Wesentlichen dieses göttliche Wesen ist und dass wir dahin zurück müssen und dann auch wieder in die Zuversicht und in das Vertrauen auf diesen Gott kommen und jeder seine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufbauen kann, wenn er will. Muss es ja nicht. Also ihr seht, ich halte nichts von Mission. Zumindest nicht insofern, dass man versucht, die Leute zu überreden oder zu zwingen oder sogar mit dem Krummschwert oder mit der vorgehaltenen Pistole zu sagen, du musst konvertieren, sonst. Das hat ja gar keinen Sinn, sowas. Ja, das muss aus freien Stücken, nach freiem Willen, nach eigener Erkenntnis und nach eigenem Wunsch erfolgen. Sonst ist es nichts wert. Ja, Gott will doch keine Leute, die zu ihm kommen und vortäuschen, eine Beziehung mit ihm zu mögen oder zu wollen, sondern der will echte und keine, die irgendwas vortäuschen. Ganz im Gegenteil, die hasst er wie die Pest. Er sagt, das Gebet eines Ungläubigen ist ihm ein Gräuel. Und damit ist jetzt nicht derjenige gemeint, der gerade mal eine kleine Glaubenskrise hat oder vielleicht an seinem Glauben zu Gott zweifelt, sondern damit ist der Gottlose gemeint. Der nicht auf das Wort Gottes hören möchte. Also der gar nicht wirklich nach Gott sucht, sondern Spielchen treibt. Das muss ich hier sagen, sonst kriegen Leute, die im Moment so ein bisschen eine kleine Krise haben, einen Riesenschreck. Damit will ich sagen, jemand, der gar nicht auf Gott vertraut, warum kommt der zu ihm und bittet ihn um etwas? Das ginge mir ganz genauso. Wenn ich merke, da kommt einer und will was von mir und glaubt aber in Wirklichkeit gar nicht, dass ich ihm helfen kann, dann schicke ich den weg. Naja, und jetzt gehen wir nochmal zu diesem Jehoshua Meschiach, zu diesem Jesus Christus. Das ist ja eigentlich der Kern all dessen, was da diskutiert wurde in diesem Podcast. Und auch all der Kern all dessen, was ich immer wieder versuche, klarzumachen. Und ja, nicht zu propagieren, aber zumindest mal ins Licht zu stellen und zu sagen, guckt mal in diese Richtung. Was ist denn das? Da ist ein Sohn Gottes Mensch geworden. Jetzt, wenn ein Hund Welpen kriegt, ja, dann sind das Hunde. Und wenn eine Katze Junge kriegt, dann sind das Katzen. Wenn ein Mensch Junge kriegt, sind das Menschen. Und wenn Gott einen Sohn hat, dann ist das ein Gott. Und wenn dieser Gott, dieser Sohn, wenn der Mensch wird, dann ist das, heißt das ist nichts anderes als das menschliche Wesen und das göttliche Wesen werden eins. In dieser Person. Und jetzt kann ich mich mit dieser Person befassen. Ich kann mit dieser Person Kontakt aufnehmen, ich kann mich mit dieser Person befreunden und kann in die Zuversicht kommen, weil ich dann Anschluss habe an dieses Allwissen eines allwissenden Gottes und an die Allmacht eines allmächtigen Gottes. Dieser Jehoshua Meschiach, dieser Jesus Christus ist unser Schöpfer, der hat alles gemacht, was da um uns herum ist. Und der zeigt uns auch, und das ist jetzt diese Idee der Patrioten, der zeigt uns auch, was da schiefgelaufen ist. Und all diese vielen Details, die uns da so bedrängen und die uns da Angst machen, sind im Wesentlichen der Ausweg. Aber nicht dadurch, dass ich all die Details aufnehmen muss und all die Details wahrnehmen muss, sondern indem ich sage, Gott, du kennst die und du hast die Lösung schon längst parat und ich vertraue darauf, dass da eine Lösung ist. Sei mit uns. Sei du unser Schutz. Das ist etwas, was der Mensch, der in das Vertrauen gekommen ist und auf diesen Gott vertraut, tun kann. Der muss jetzt nicht mehr all diese vielen Details entwirren, das kostet ihn ja nur wahnsinnig Zeit und Kraft. Und macht ihm vielleicht Not und Angst, wenn ich mir überlege, was da alles unter der Erde in diesen sogenannten Deep Underground Military Bases stattfindet. Ja, du Himmel. Das ist zum Teil so abscheulich, gräulich und furchtbar, dass man Albträume bekommt, wenn man nur darüber nachdenkt. Das würde ich auch nicht machen. Ja, ich habe eine ziemlich robuste Natur. Ich kann da reingucken, ohne dass mir das Albträume macht. Aber warum kann ich das? Weil ich kann das hinlegen, diesem Gott, und kann sagen, du kümmerst dich drum. Ich bitte dich. Und bitte schütze mich davor. Vor allem auch, dass mich das einholt und irgendwie mir die Energie raubt und die Lebenskraft raubt und die Lebensfreude raubt und mir den Tag voller Angst macht. Und umgekehrt kann ich natürlich mich auch an dieses Allwissen, dieses Gottes wenden und sagen, gell, du warnst mich, wenn irgendwas Wichtiges im Raum steht, was ich wissen sollte und was ich bedenken sollte. Und wie oft in meinem Leben ist mir das schon passiert, dass ich plötzlich gesagt habe, oh, ich glaube, da muss ich irgendwas tun. Und dann war das so. Ja, da kam also von irgendwoher. Man kann jetzt sagen, das morphogenetische Feld oder irgendein Einfall oder irgendeine Erleuchtung oder was weiß ich. Aber ich nenne das einfach eine göttliche Warnung, einen göttlichen Impuls. Da kam etwas und ich habe dann gehandelt. Und das hat sich als sehr richtig und sehr wichtig und sehr lebensbestimmend dann erwiesen. Und das ist ein ganz grundsätzlicher Teil meiner Jagd nach Wahrheit. Mich einfach an diesen Gott zu wenden und zu sagen, du weißt's. Also wenn ich was wissen sollte, dann sag mir es bitte. Und so funktioniert das auch. Das ist Intuition. Dieser Gott zeigt mir Dinge, die ich dann intuitiv plötzlich begreife. Ich wache manchmal morgens auf und habe die Lösung von Problemen, die mich schon lange beschäftigt haben. Peng, da ist die Lösung. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe da auch nicht drüber geträumt. Da ist nicht nachts mir ein Engel erschienen und hat gesagt, hier in der Vision mach so oder so oder so. Sondern da ist einfach eine Lösung da. Und wenn wir Menschen da wieder hinkommen, dass wir unser Wesen begreifen und begreifen, dass das eigentlich Gott ebenbildlich ist und dass dort unser Ansprechpartner ist, ja, dann können wir wirklich was draus machen. Denk mal drüber nach. Wir haben heute Sonntag. Da habt ihr ein bisschen Zeit dafür. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.